Ding, Alter. Ist nicht gerecht. Ist ganz gemein. Sehr fieser Shit. Ist Mobbing, Alter. Das ist Mobbing, Alter. Heißt, ich fucke euch. Ich kann wirklich nichts dafür, dass bei euch Kacke läuft. Hustle Boy. Ich war schon mit 7 der Junge, der ausschließlich bei Rot über Ampel läuft. Wow. Und ihr seid wirklich beeindruckt. Tausies, ich krieg 40 für einen Hook. Sorry. Doch ich lieb, wie ich mein. Lieb, wie ich mein. Die Tiefe nicht reinschieb. Aha. Und das ist wirklich okay für mich. Lehrer sagt über mich, er steht neben sich. Denn ich war praktisch nie anwesend und lernt erst bei Garfield, wie man lesen kann. Für mich war alles nur Fun. Jetzt bin ich broke und habe Hunger. Legt alle zusammen, ich leg alle zusammen mit ein, zwei Klatschen und verschwinde im VIP mit ein, zwei Katzen. Aha, du gibst Interviews. Aha, du bist in der Booth. Aha, du willst in die Juice. Ja, was auch immer du. Ja, was auch immer du. Aha, du gibst Interviews. Aha, du bist in der Booth. Das Doppel-Day-Shit, Dolly Buster. Das ist True-Rape-Shit, no, ja, reich. Chill mit den Homes und wir machen Fixer alle. Bis ich nix mehr ralle. Und ich fühl mich gut, das ist Heavy-Shit. Das ist, es gibt jeden Tag Spaghetti-Shit. Aha, denn der Reis ist alle. Du bist ein Überfisch wie ne Haifisch-Qualle. Dice ist Malle, er hat mir gesagt, dass er mir ein Blow, solange ich Bier bezahl. Und wer sagt, dass ich zu passiv bin? Nach 7 Cuba Libre hat der Loop das Feeling, das ich brauch. Pest den Blunt und Rauch, ich ramm dir wie Bittheit den Schwanz in Bauch. Und das ist schon okay, so ich bin horny wie so ein Torero. Ich seh rot. Aha, du gibst Interviews. Aha, du bist in der Booth. Aha, du willst in die Juice. Ja, was auch immer du. Ja, was auch immer du. Aha, du gibst Interviews. Aha, du bist in der Booth. Aha, du willst in die Juice. Ja, was auch immer du. Ja, was auch immer du. Aha, du gibst Interviews. Aha, du bist in der Booth. Aha, du willst in die Juice. Ja, was auch immer du. Ja, was auch immer du. Aha, du gibst Interviews. Aha, du bist in der Booth. Aha, du willst in die Juice. Ja, was auch immer du. Ja, was auch immer du. Whatever, man. It's the stag, man. Ihr wisst Bescheid. Yes. Dieser Man. Check den Bait. Yeah. Fang 8.